einzelnen Agenten, die miteinander agieren, entstehen Phänomene, die man untersuchen kann. Das ist ganz klar unterschiedlich zu dem, was Ökonomen in der Regel machen, weil die ganzen Grundannahmen, die die Ökonomie vertritt, also Gleichgewicht, Homo economicus, stabile Präferenzen und so weiter und so fort, das ist alles nicht notwendig in diesem Modell. Das muss man alles sozusagen Theorie informiert oder Empirie informiert in die Agenten hineinprogrammieren und deren Verhalten führt dann zu einer Simulation eines sozialen Phänomens. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist, es handelt sich dabei auch nicht um einen methodologischen Individualismus. Also es geht nicht alles von der Einzelperson aus und Makrophänomene erklären sich nicht nur aus der Einzelperson, sondern auch die Einzelperson erklärt sich aus Makrophänomenen. Also dadurch, dass du Wahrnehmung in die Agenten hineinschreiben kannst, gibt es gesellschaftliche Struktur, die emergiert und diese emergierende gesellschaftliche Struktur wirkt zurück auf die Individuen, die man simuliert. Es gibt sozusagen eine Interaktion zwischen makroskopischen Phänomenen und mikroskopischen Phänomenen. Das ist eine andere Begrifflichkeit für dasselbe Phänomen. Also, und daher ist die Methode auch geeignet, um sozialwissenschaftliche Phänomene zu analysieren, aber auch in allen anderen Disziplinen sehr weit verbreitet. Die Modellierung versucht, Prozesse, Sequenzen von Interaktionen geführt im Rahmen von Handlungsbarrieren und Entscheidungen sozusagen darzustellen und dadurch Erkenntnisse zu schaffen. Der methodologische Ausgangspunkt, das ist sehr prägend für die agentenbasierte Modellierung, waren Erkenntnisse der Komplexitäts- und Netzwerkwissenschaften. Und da zeige ich jetzt ein paar schöne Bilder, weil das bietet sich immer so an. Und zwei Aspekte will ich herausstreichen, die besonders relevant sind. Zum einen ist in der Netzwerktheorie, dass sehr einfache Regeln zu der Emergenz von uns bekannten sozialen Strukturen führen können. Es gibt zum Beispiel die Regel, wenn ich eine Gruppe von Menschen habe und eine Person bekommt mehr Aufmerksamkeit, wird die nächste Person dazukommen und wird dieser Person mehr Aufmerksamkeit geben und somit entstehen Ungleichheiten. Und diese Ungleichheiten kann man quasi in allen sozialen Phänomenen beobachten. Das wird unter dem Begriff Power Law bezeichnet. Und das ist ein Mechanismus, den kann ich sehr einfach simulieren. In der Komplexitätstheorie, die versucht dann so Phänomene wie der rechts beschrieben darzustellen, ist auch so ein Argument, dass einzelne kleine Effekte zu sehr großen, komplexen Phänomenen führen können. Das bekannte Beispiel ist der Butterfly-Effekt hierfür. Und dann kann man auf einzelne Handlungsoptionen können sehr komplexe Phänomene entstehen. Zum Beispiel Leben an und für sich wird argumentiert, kann man auf zwei Entscheidungsparameter zurückführen, einzelner Objekte. Das muss jetzt nicht sein, dass deswegen Leben entstanden ist, aber es ist sozusagen ein Versuch, einen Mechanismus dementsprechend zu identifizieren. Woher kommen dann irgendwie die Erkenntnisse in dieser agentenbasierten Modellierung? Und ich denke mal, das ist einer der zentralen Punkte für dieses Forschungsprojekt. Zum einen im Prozess des Programmierens und zum anderen in der Simulation. Was hier gerade entsteht, wir haben eine Utopie vorgestellt bekommen, wir werden dann ein Narrativ vorstellen und dieses Narrativ wird dazu verwendet, um das in agentenbasierten Modell umzusetzen, was uns dazu zwingt, jeden Mechanismus explizit auszuformulieren und nachvollziehen zu können. Dabei ist ein Gruppenprozess, ein Erkenntnisprozess, wo Wissen entsteht und wo sozusagen die Utopie auch vertiefend verstanden werden muss. Das verpflichtet. Und dadurch ist der Prozess des Programmierens und sozusagen die Entwicklung des Narrativs selbst schon erkenntnisschaffend. Darüber hinaus versuchen wir die Utopie umzusetzen und dann lässt sich in eine Simulation zu laufen zu lassen. Und in der Simulation können wir verschiedene, zum Beispiel Konfliktmechanismen vergleichen und untersuchen, welche Strukturen auf einer höheren Ebene daraus entstehen. Vielleicht, keine Ahnung, wenn man den berühmten WG-Diskussionsmechanismus vergleicht mit einem Preismechanismus, die beide ja nicht Teil unserer Utopie sind, führen sie dennoch ziemlich sicher zu sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Strukturen auf einer Makroebene. Und das ist Teil des Untersuchungsobjekts. Es gibt zum Beispiel Simulationen, die untersuchen eine Makroökonomie, also zum Beispiel die Ökonomie von ganz Deutschland, und kommen zum Ergebnis, je nachdem, wie sich Konsumenten verhalten, führt das zu einer unterschiedlichen Struktur der ökonomischen Produktionseinheiten. Wenn man Konsumentinnen hat, die eher das konsumieren, was der Nachbar schon konsumiert hat, wird es eine größere Differenzierung, also Monopolbildung geben, als wenn man Konsumentinnen hat, die das eher nicht machen. Das sind sozusagen so Erkenntnisse, die man aus der agentenbasierten Modellierung auch in die ökonomischen Disziplinen umsetzt. Ein weiterer Punkt, wieso es aus meines Erachtens besonders relevant ist, die agentenbasierte Modellierung für die ökonomische Disziplin oder und auch für dieses Projekt. Es gibt ganz viele verschiedene Perspektiven auf Geld oder welche Rolle Geld hat in unserer Gesellschaft. Drei davon sind zum Beispiel mal Tauschmedium, Information und Schuld- und Verpflichtungsverhältnis. Im Wesentlichen hat in all diesen Beschreibungen von Geld, Geld eine Funktion der Koordination, Konfliktlösung oder Mediation, also sozusagen etwas Zwischenmenschliches. In einem Netzwerk würde man sozusagen die Verbindung zwischen zwei Entitäten beschreiben. Am Teil unseres Projekts ist wir genau, dass wir dieses Zwischenverhältnis zwischen zwei Entitäten, in unserem Sinn Menschen, mit einem anderen ersetzen wollen, das sozusagen den Voraussetzungen der vorgestellten Utopie entspricht. Insofern bietet sich sozusagen von der konzeptionellen Ausgangsbedingung agentenbasierte Modellierung und Netzwerktheorie an, darüber nachzudenken. Es gibt dann schon alternative medierende Mechanismen, die getestet worden sind in agentenbasierten Modellen, zum Beispiel der walrajanische Auktionator oder auch sozialpartnerschaftliche Mediation oder Planwirtschaft. Dann gibt es noch ganz unterschiedliche Mechanismen, auf die ich jetzt nicht eingehen will. Und was wir auch noch Teil unseres Suchprozesses momentan ist, ist sozusagen, wie können wir Mechanismen umsetzen in dieser Modellierung, die den Ansprüchen der Utopie sozusagen entsprechen. Narrativ ist die Erzählung, was in dieser Gesellschaft, in dieser utopischen Gesellschaft passiert. Das ist die Beschreibung sozusagen des Alltags. Und das ist eine Form der semi-formalen, des Versuchs der semi-formalen Beschreibung eines eigentlich nicht formalisierenden Prozesses. Und damit habe ich auch schon die Grenzen angesprochen. Wozu ein Narrativ? Das ist jetzt ein Zitat aus diesem Narrativ. Das Narrativ beschreibt eine Inklusionsgesellschaft, die ohne Tauschmarkt und Staat funktioniert. In dieser Gesellschaft ist der personale Bezug der Menschen aufeinander strukturell inklusiv und vorsorgeorientiert. Das bedeutet, dass die eigenen Bedürfnisse nur befriedigt werden können, wenn die Bedürfnisse anderer Menschen, aktueller und zukünftiger Generationen, mit einbezogen werden. Inklusionslogik und Vorsorgeorientierung, ökologische Nachhaltigkeit eingeschlossen, werden strukturell gesetzt und sind im ABM verankert. Die Inklusionsgesellschaft ist dabei das emergierende Ganze der ABM-Simulation. Was ist damit ausgesagt? Damit ist gesagt, wir setzen diese Gesellschaft. Unser erstes Ziel ist sozusagen, diese Gesellschaft ins Funktionieren zu kriegen unter idealen Bedingungen. Unser Ziel ist also nicht herauszufinden, funktionieren unsere Annahmen und finden wir das über die Simulation heraus. Das ist nämlich sehr schwer zu machen. Sondern wir bauen die Simulation so, dass diese Gesellschaft erstmal funktioniert. Das ist wichtig zu verstehen, weil wir das setzen. Sozusagen, diese Kritik braucht also nicht kommen, ihr setzt das ja. Ja, das tun wir. Das Ziel ist nämlich nicht, das zu untersuchen, ob das überhaupt geht. Also wenn wir das nicht hinkriegen, dass es permanent kollabiert, dann haben wir schon irgendwie auch einen Hinweis darauf, dass es vielleicht nicht funktioniert. Aber nehmen wir an, wir schaffen das, eine stabile Situation über viel lange Zyklen zu erzeugen, also es kollabiert nicht, dann beginnt für uns die experimentelle Phase, weil dann können wir anfangen, Fragen zu stellen. Wir bauen also eine gewisse Idealität auf und dann sagen wir, so jetzt, die Welt ist aber nicht so ideal. Zum Beispiel die Frage der Begrenztheit von Ressourcen. Da können wir dann anfangen, an den Hebeln zu drehen und zu sagen, die sind jetzt begrenzt, was passiert jetzt? Oder wir nehmen an, alle wollen beitragen und ihre produktiven Bedürfnisse umsetzen, tun sie aber nicht. Wenn 5% nichts beitragen, was passiert? Wenn 10% nichts beitragen, 15%, 30, 50, wann kippt das? Das könnte eine spannende Forschungsfrage sein. Wir werden nachher noch, Lena wird das vorstellen, was für mögliche Forschungsfragen wir uns überlegt haben. Und wollen euch einladen, auch daran mitzudenken, was ist dann eigentlich spannend zu untersuchen. Aber das finde ich fürs Vorverständnis wichtig. Wir wollen nicht herausfinden, funktioniert diese Gesellschaft, weil sie wird funktionieren, hoffentlich, auch im Computer, sondern wir wollen dann gucken, was gibt es denn eigentlich für Gegenargumente, auch gegen solche utopischen Vorstellungen und die dann auch tatsächlich testen. Okay, wie ist die Struktur des agentenbasierten Modells? Wir haben als Entitäten Personen, Gruppen, Mittel, Umwelt und Beziehungen. Und da war ja schon die Frage, gibt es auch so eine Art außen wie die Umwelt. Und das seht ihr hier, es gibt eben drei Typen von Agenten, nämlich Personen, Gruppen und Mittel. Das sind Agenten. Das sind sozusagen die aktiven Einheiten. Während Umwelt werden als Rahmenbedingungen gesetzt und Beziehungen sind die Definition, die funktionalen Beziehungen zwischen diesen Agenten, die wir definieren. Das Ganze ist dann das emergierende Ganze, ist dann die Gesellschaft. Person, ich gehe jetzt die Agenten durch. Zuerst zu den Personen. Als wir uns diese Utopie klargemacht haben und Simon hat auf das Buch verwiesen, das war im Prinzip unsere Ausgangslage, und dann haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir für das, was wir eigentlich für unformalisierbar halten, ein formales Modell machen. Und da hatten wir super große Bauchschmerzen und haben uns gewunden und haben ein intensives Schmerzwochenende verbracht. Nein, es waren mehrere. Und dann haben wir gemerkt, einerseits ist das ganz schön krass zu sagen, jetzt musst du das mathematisch abbilden, was irgendwie eigentlich von der Überzeugung her gar nicht mathematisch abbildbar ist. Und gleichzeitig zwingt die Formalisierung dazu, präzise zu denken und zu sagen, ja, was ist eigentlich mit dem Aspekt? Wie kann man denn den ausdrücken? Was ist noch mit dem? Und wenn man das hat, ist das nicht inkonsistent? Wie verhält sich das zueinander? Das heißt, ein Lernergebnis dieser ersten Phase der Vorbereitung des Narrativs war, die Formalisierung zwingt uns zum konsequenten Denken. Damit verlassen wir die Ebene des Formalen und der Grenzen nicht, aber sie hat auch einen positiven Effekt schon mal gehabt. Und dieser positive Effekt geht weiter. Wir hatten gestern eine Projektsitzung, wo wir immer weiter an dem Narrativ diskutieren. Wir sind jetzt sozusagen in der Pendelphase zwischen Narrativ, das ist eine semiformale Beschreibung, und der Programmierung. Und dann kommt aus der Programmierung die Frage, ja, aber haben wir denn im Narrativ folgenden Aspekt überhaupt drin? Wie machen wir denn das? Und dann geht es wieder zurück und dann kommen wir wieder in die Diskussion, ja, wie haben wir uns das eigentlich in der Utopie überlegt, in der Theorie überlegt und wie können wir das formalisieren und wie kann es dann programmiert werden? Dieser Pendelprozess erwarten wir, dass der auch noch eine Weile weitergeht. Und das ist das Produktive, was wir im Moment erleben. Abgesehen davon, dass das auch sozial ein sehr schöner Prozess ist. Also mir gefällt das sehr gut gerade. Okay, also zu den Personen. Unsere Grundlage ist kritische Psychologie, eine marxistisch fundierte Psychologie. Klaus Holzkamp ist vielleicht einige noch oder den meisten vielleicht nicht mehr eine Referenzperson. Dort wird unterschieden zwischen sinnlich-vitalen und produktiven Bedürfnissen. Sinnlich-vitale, also sage ich das, was ich brauche, um meine Existenz zu reproduzieren. Produktive Bedürfnisse sind die Bedürfnisse nach Teilhabe an der vorsorgenden Herstellung meiner Lebensbedingungen. Das ist eine genuine anthropologische Aussage sozusagen, dass wir diese haben und dass sie in unterschiedlichen Gesellschaften unterschiedliche Formen annehmen. Zum Beispiel im Kapitalismus nehmen sie die Form von Lohnarbeit an, in denen produktive Bedürfnisse, in denen unsere Teilhabe an der Herstellung der Lebensbedingungen organisiert ist, mit all den Schwierigkeiten die da und Nachteilen, die da drin liegen. Wir haben Lagen, das ist ein Begriff, der vielleicht noch häufiger vorkommt, das heißt, es gibt formalisiert einen Gap zwischen dem, was wir als sinnlich vitale Bedürfnisse oder als produktive Bedürfnisse in die Agenten reinschreiben und der Situation, wie sie gerade ist. Und diese Lagen, also die Situation, der Zustand, der wird bewertet. Und das ist die emotionale Seite. Die Agenten bewerten ihren eigenen Zustand, aber nicht nur ihren eigenen Bedürfniszustand, sondern den mit den Personen, mit denen sie zu tun haben. Der nächste Umkreis heißt bei uns Lebensgruppe. Oder die bewerten den Zustand der Gruppen, in denen sie tätig sind, zum Beispiel in der Produktionsgruppe. Oder in den Gruppen, mit denen die Produktionsgruppen, in denen die Agenten tätig sind, kooperieren. Oder der Umwelt und der Gesellschaft. Ihr seht schon, das ist so eine Art erweiterter Schritt der Wahrnehmung und des Blicks und der emotionalen Widerspiegelung. Und das nicht nur für die Situation jetzt, sondern, und das ist total wichtig, weil wir eine Vorsorgeorientierung da reinschreiben, das bezieht sich auch auf antizipierte zukünftige Lagen, also Zustände. Die werden auch bewertet. Und das sind bei uns die Motivationen. Die Motivation wiederum ist wichtig für den Handlungsantrieb, also unter welchen motivationalen Voraussetzungen bin ich als Agent bereit, dann das und das zu tun. Prämissen, oder Prioritäten, wie sie bei uns heißen, sind sozusagen verdichtete Erfahrungen, die die Agenten in der Vergangenheit machen. Also die Frage nach der Zeit ist wichtig, weil wir nicht nur die aktuelle Zeit immer haben und die dann immer weiterläuft, sondern wir haben auch sowas wie Erinnerung und vergangene Zeiten, Erfahrungen, die sich in Prioritäten sozusagen niederschlagen. Ich habe die Erfahrung als Agent gemacht, so und so funktioniert es gut, also habe ich eine hohe Priorität auf XY. Und das ist für meine Handlungsentscheidungen dann wichtig. Das wiederum auch bezogen auf meine eigenen Bedürfnisse, die meiner Lebensgruppe, die meiner Produktionsgruppen und so weiter und so fort, wieder in dieser hier Reichweite. Und dann haben wir so ein paar Parameter wie Ego-Grad und Muße-Grad, wo wir dran rumdrehen können und sagen, ich bin eher sehr egozentriert, also meine emotionale und kognitive Reichweite ist eher klein oder groß. Mein Muße-Grad, also mein Wunsch, da auch jetzt tätig zu werden, der ist jetzt sehr groß, also sprich, ich habe gar keinen Bock, so viel beizutragen. Und also, das sind so Parameter, an denen man dann drehen kann. Und schließlich ein Beispiel für eine Variable, weil die nochmal vorkommt, Zufriedenheit. Also wir können zum Beispiel dann gucken, wir können zugucken, wie entwickelt sich die Zufriedenheit im Durchschnitt in dieser Gesellschaft. Die haben wir natürlich wieder formal irgendwie definiert und wie das gemacht wird, wird Lena dann nachher erzählen. Und das Tolle an dieser Simulation ist, wir können sozusagen in live zugucken, wie ist denn die Zufriedenheit, wie entwickelt sie sich denn in so einem Durchschnitt. Okay, zweiter Agententyp, Mittel. Mittel sind bei uns nichts Passives, sind nicht irgendwelche Ressourcen, die da passiv genommen werden, sondern Mittel sind bei uns was, da diskutieren wir noch stark drum. Simon ist ein Kritiker der aktiven Mittel, ich bin ein sehr großer Befürworter der aktiven Mittel. Warum? Ich spreche jetzt mal aus meiner Perspektive. Also ist nicht schlimm, wenn wir auch unterschiedliche Meinungen vertreten. Können wir gerne diskutieren. Mittel sind für mich was Aktives. Warum? Weil Mittel anderen Mitteln erzählen, was sie brauchen, um hergestellt zu werden. Und das ist nicht nur eine metaphorische Sprache, sondern in der Industrie 4.0 wird genau das technisch realisiert. Mittel kommunizieren mit anderen Mitteln, Maschinen mit anderen Mitteln, Robotern, mit irgendwelchen Service-Robotern und erzählen ihnen, was sie sozusagen brauchen, um hergestellt zu werden. Auch die Produktionskoordination passiert ja real tatsächlich nicht einfach nur über Preise. Das ist ja auch im Kapitalismus nicht so. Sondern über die Notwendigkeiten, die erfüllt werden müssen, damit eine Maschine zustande kommt. Da müssen bestimmte Teile zusammengebaut werden, die müssen eine Qualität haben und so weiter und so fort. Auch im Kapitalismus gibt es nämlich diese stigmergische Vermittlung jenseits von Preisen. Und die wird aber zu einer zentralen Funktion in der Gesellschaft, die wir modellieren. Das heißt, wir haben so eine Annahme, im Durchschnitt, wenn alles gut läuft, informieren die Mittel die gesellschaftliche Arbeitsteilung und organisieren die sozusagen durch sich selbst. Die also an der gesellschaftlich gestaffelten, tief gestaffelten, arbeitsteiligen Produktion der mittelbeteiligten Menschen, die wissen sozusagen auch, was sie tun sollen oder können, wenn ein bestimmtes, komplexes Ergebnis herauskommen kann. Und das ist total wichtig, weil die Informationsbasis eben eine konkrete sein wird. Es ist nicht mehr eine abstrakte über einen bestimmten Preis, sondern es ist eine konkrete Information darüber, wie viele Teile XY in welcher Qualität werden gebraucht, damit am Schluss eine Brücke entsteht oder ein Kindergarten gebaut wird. Okay, wir haben interpersonale und transpersonale Care-Mittel. Interpersonalität, Transpersonalität ist ein Begriff, den wir auch entwickelt haben, um deutlich zu machen, dass es einen qualitativen Unterschied macht, ob ich mit Menschen zu tun habe, mit denen ich konkret kommunizieren kann, wie wir jetzt hier in diesem Raum. Wir haben ein interpersonales Verhältnis zueinander. Aber wir sind eben nicht nur auf Menschen bezogen, mit denen wir konkret kommunizieren können, sondern auch mit Menschen, die wir nicht kennen, zu denen wir aber eine Beziehung haben, die nämlich über die Mittel vermittelt sind. Und das sind 7,3 Milliarden Menschen. Das heißt, der interpersonale Raum ist eben der kleinere Raum. Und die verallgemeinernde Frage ist, wie können wir die transpersonalen Vermittlungsbeziehungen organisieren, wo ich dann eben nicht mehr ins Fußballstadion gehen muss, um mit Hunderttausenden oder Millionen Menschen zu sprechen. Weil der Vermittlungszusammenhang eben auch über die Mittel, also über sachliche Zusammenhänge organisiert wird. Öko-Quellenmittel, Öko-Senkenmittel, möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, Konfliktmittel sind noch wichtig. aber sage ich jetzt auch nicht zu. Jetzt zu den Gruppen. Wir haben die nächste Gruppe, ist die Lebensgruppe, in der wir uns befinden. Eine Lebensgruppe kann auch aus einer Person bestehen oder auch aus vielen. Da legen wir uns nicht fest, weil ja die Formen wir nicht auspinseln wollen. Produktionsgruppen stellen die Lebensmittel her. Lebensmittel ist bei uns ein Begriff, der sehr breit ist. Also alles ist ein Lebensmittel. Auch eine soziale Konfliktlösungsform, die wir entwickeln, ist ein Lebensmittel, weil wir das brauchen. Alles, was wir brauchen und alles, was wir herstellen, alles, was wir schaffen, ob stofflich oder symbolisch oder sozial, sind Lebensmittel. Dann gibt es Produktionsmittelgruppen, also die Mittel zur Produktion, das ist klar. Es gibt Care-Gruppen, die Care-Mittel produzieren. Dann die, also im Prinzip alle Mittel haben auch ihre entsprechenden Gruppen. Und die Verteilungsgruppen, die jeweils die vor allen Dingen für Konfliktlösung und Verteilung, Verteilungsvorschläge zuständig sind. Das ist auch der Bereich, wo wir noch sehr diskutieren. So, jetzt stelle ich das mal kurz vor, damit ihr seht, was das für Beziehungen gibt, die wir dann realisieren. Das ist jetzt die Ebene der Beziehung. Wir haben eine Beziehung der Ökogruppen, also sowohl der Quellen wie der Senken. Wir haben das unterschieden, weil das auch auseinanderfallen kann. Ja, da kommt dann wieder der Zeitaspekt rein. 5 Minuten, ja, schaffe ich. Die produzieren jetzt Voraussetzungen für Kernmittelgruppen, Produktionsgruppen, Produktionsmittelgruppen, die wiederum die Produktionsmittelgruppen schaffen Voraussetzungen auch wieder für Produktionsgruppen und Care-produzierende Gruppen, Care-mittelproduzierende Gruppen, die letztlich von den Lebensgruppen gebraucht werden und genutzt werden, konsumiert werden, verbraucht werden. Und aus die Lebensgruppen selber, das sind die Agenten, die darin tätig, die darin leben, die sind wiederum tätig in den entsprechenden anderen Gruppen. Also das ist sozusagen das Strukturmodell, was wir abgebildet haben oder abbilden wollen. Und jetzt kommt die Knackfrage, die auch noch die, wo wir gerne Lösungen entgegennehmen. Das ist nämlich die nach der gesellschaftlichen Koordination. Bisher gehen wir von einer stigmergischen Vermittlung aus. Also der Begriff Stigmergie ist schon gefallen. Ich hoffe, der ist auch bekannt. Stigmergie ist eine, ist sowas wie Signalvermittlung. Da gibt es 2 Formen, die man unterscheiden kann, nämlich eine prozessinhärente Signalvermittlung, das ist die ich vorhin erwähnt habe, die Mittel selber wissen, was sie brauchen, das ist sozusagen im Prozess inhärent. Und es gibt eine prozessbegleitende Vermittlung, da sind Pläne ein Beispiel für eine prozessbegleitende Vermittlung, das kann auch To-Do-Listen sein oder was auch immer, was den Prozess, den Herstellprozess begleitet, Informationen über den Prozess. Konfliktlösungen, da denken wir darüber nach, welche Konflikte wollen wir eigentlich untersuchen, zu welchen Konflikten kann es kommen und welche Formen der Konfliktlösung wollen wir untersuchen. Wir wollen also inkludierende Konfliktlösungen im Sinne des utopischen Modells untersuchen, wir wollen aber durchaus auch exkludierende Formen untersuchen und gucken, kann so eine utopische Gesellschaft, wenn sich nur genug Leute, die jetzt exklusionsmäßig unterwegs sind, andere ausgrenzen wollen, kann die wieder umkippen? Und ab welchem Punkt kann die umkippen, unter welchen Bedingungen? Und andere Formen. Entscheidungsverfahren sind noch weitgehend offen, da haben wir auch gestern viel darüber diskutiert, deswegen möchte ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen, können wir gerne eine Diskussion machen. Das war es von meiner Seite und jetzt würde Lena kommen und das Ganze konkreter machen. Wie sieht denn das in der Software aus? Also nachdem ihr jetzt genauer gehört habt, wie wir das uns in dem Narrativ vorstellen, wie wir diese Utopie umsetzen wollen, komme ich nochmal etwas genauer auf die Programmierung zu sprechen, damit ihr so ein bisschen eine Idee bekommt, wie wir das jetzt umsetzen. Und danach würden wir in eine offene Diskussion übergehen. Und zwar programmieren wir mit NetLogo. Das ist eine bestimmte Programmiersprache und ein bestimmtes Programm, wo man Agent-Based Modeling sehr gut mit umsetzen kann. Und wir nutzen dieses Narrativ als Grundlage. Das heißt, ich schaue mir das Narrativ an und schaue, okay, welche Akteure habe ich hier und wie würde ich das jetzt umsetzen. Und dadurch, wie Stefan auch schon gesagt hat, schärfen wir das Narrativ und damit auch die Utopie. Und wichtige Schritte bei der Programmierung sind, dass wir als erstes schauen, was genau sind die Akteure? Welche Variablen haben wir?